Hier spricht der Sender Beowulf, der Sender der deutschen Freiheitsbewegung in den vom Feind besetzten Gebieten. Alles, was wir besessen, Haus und Heim, haben die Terrorbomber zerschmissen und verbrannt. Alles, was wir lieben, Großeltern und Eltern, Frauen und Kinder, Geschwister und Freunde, haben die Luftmörder zerschlagen. Unser Herz ist nicht ärmer geworden. Seine Liebe zur Heimat wird nur größer und es ist stärker geworden im Hass. Hinter uns liegen Trümmer und Gräber. Vor uns liegt die Zukunft, aus der uns die Feinde ausschließen wollen. Aber wir sind da. Wir kämpfen und leben und sterben für die deutsche Zukunft. Tod unseren Feinden, Sieg unserer Freiheit. Wehrwölfe, jetzt hört den Rat eines erfahrenen Wehrwolfs. Seid besonnen, aber handelt schnell. Der Feind ist im Augenblick überall verwundbar. Packt zu, wo sich eine Gelegenheit findet. Euer Zupacken macht ihn unsicher. Besonnen und klug geplant und rasch und entschlossen ausgeführt. So muss euch jede Tat gelingen. Die materielle Überlegenheit unseres Feindes ist nur seine Brust. Im Rücken ist er leicht zu verwunden. An die Arbeit, Wehrwölfe!